aus hier rauszugehen. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wo ist das Problem, aus hier rauszugehen? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und Mr. Hyde. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mir macht sich etwas breit, während ich mich fortbewege. Schritt für Schritt, ich kann es spüren, etwas drückt auf meine Seele. Mir wird nicht schwarz vor Augen, doch es fühlt sich so an. Etwas geschieht mit mir, ist es echt oder ein Traum? Wie ein dunkler großer Schatten, wenn ich verschlingt und in sich auflöst. Bedrohung wird immer größer, während bleib ich dem gewachsen. Passiert nur mit mir, plötzlich wird mir heiß und kalt. Ich fange an zu schwinden, ich verliere die Gewalt. Die Augen kurz geschlossen, einmal tief Luft geholt. Sterne tanzen vom Gesicht, ich sehe nur noch rot. Sinnlos zu reagieren, ich komm nicht dagegen an. Diese Macht ist zu groß. Ich bin nur ein kleiner Mann. Gedanken fluten in meinem Kopf und durch klares Schema. Bilder wechseln, Rasen, Schritt, Zusammenhang, kein Thema. Wo ist das Problem? Sag eine Stimme zu mir. Ey, kannst du sie hören? Und was sagst du dir? Wo ist das Problem, auf sie rauszugehen? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wo ist das Problem, auf sie rauszugehen? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und Mr. Hyde. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wir gehen ihre Wege, bis wir vor einer Wand stehen. Die ganze Welt ein Labyrinth. Heute krank, morgen blind. Alles ändert sich natürlich, jeder kommt damit zurecht. Wir stecken zu tief drin, das ist schlecht. Mach was aus deinem Leben, verschwende keine Zeit. Genieß das, was du haben kannst. Denn es ist so schnell vorbei. Wo ist das Problem, aus hier rauszugehen? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wo ist das Problem, aus hier rauszugehen? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und Mr. Hyde. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Kannst du sie kontrollieren? Etwas steckt in uns allen, ja auch dir kann's passieren. Zwei Gestalten in einer, kannst du sie kontrollieren? Etwas steckt in uns allen, ja auch dir kann's passieren. Wo ist das Problem, aus hier rauszugehen? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wo ist das Problem, aus hier rauszugehen? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Dr. Jekyll und Mr. Hyde.